Andres kehrte sich um und trat ein paar Schritte zurück. »Was hätte ich mit euch zu reden?« erwiderte er. »Ich kenne euch ja nicht.« »Aber du möchtest den Weg zur Regentrude wissen.« »Wer hat euch denn das gesagt?« »Mein kleiner Finger, und der ist klüger als mancher große Kerl.« Andres nahm all seinen Mut zusammen und trat noch ein paar Schritte näher zu dem Unding an den Hügel hinauf. »Euer kleiner Finger mag schon klug sein«, sagte er, »aber den Weg zur Regenfrau wird er doch nicht wissen, denn den wissen auch die allerklügsten Menschen nicht.« Der Kobold blähte sich wie eine Kröte und fuhr ein paar Mal mit seiner Klaue durch den Feuerbart, daß Andres von der herausströmenden Glut einen Schritt zurücktaumelte. Plötzlich aber den jungen Bauern mit dem Ausdrucke eines überlegenen Hohns aus seinen kleinen bösen Augen anstarrend, schnarrte er ihn an: »Du bist zu einfältig, Andres. Wenn ich dir auch sagte, dass die Regentrude hinter dem großen Walde wohnt, so würdest du doch nicht wissen, dass hinter dem Walde eine hohle Weide steht.« »Hier gilt's den Dummen spielen«, dachte Andres, »denn obschon er sonst ein ehrlicher Bursche war, so hatte er doch auch seine Portion Bauernschlauheit mit auf die Welt bekommen.« »Da habt ihr recht«, sagte er und riss den Mund auf, »das würde ich freilich nicht wissen.« »Und«, fuhr der Kobold fort, »wenn ich dir auch sagte, dass hinter dem Wald die hohle Weide steht, so würdest du doch nicht wissen, dass in dem Baum eine Treppe zum Garten der Regenfrau hinabführt.« »Wie man sich doch verrechnen kann«, rief Andres, »ich dachte, man könnte nur so geradewegs hineinspazieren.« »Und wenn du auch geradewegs hineinspazieren könntest«, sagte der Kobold, »so würdest du immer noch nicht wissen, dass die Regentrude nur von einer reinen Jungfrau geweckt werden kann.« »Nun freilich«, meinte Andres, »da hilft's mir nichts. Da will ich mich nur gleich wieder auf den Heimweg machen.« Ein arglistiges Lächeln verzog den breiten Mund des Kobolds. »Willst du nicht erst dein Wasser in den Zuber gießen?«, fragte er. »Das schöne Viehzeug ist ja schier verschmachtet.« »Da habt ihr zum vierten Male recht«, erwiderte der Bursche und ging mit seinen Eimern um den Hügel herum. Als er aber das Wasser in den heißen Zuber goss, schlug es zischend empor und verprasselte in heißen Dampfwolken in der Luft. »Auch gut«, dachte er, »meine Schafe treibe ich mit mir heim, und morgen, mit dem frühesten, geleite ich Maren zu der Regentrude. Die soll sie schon erwecken.« Auf der anderen Seite des Hügels aber war der Kobold von seinen Steinen aufgesprungen. Er warf seine rote Mütze in die Luft und kollerte sich mit wieherndem Gelächter den Berg hinab. Dann sprang er wieder auf seine dürren Spindelbeine, tanzte wie toll umher und schrie dabei mit seiner Quäkstimme einmal übers andere: »Der Kindskopf, der Bauernlümmel, dachte mich zu übertölpeln und weiß noch nicht, dass die Trude sich nur durch das rechte Sprüchlein wecken lässt. Und das Sprüchlein weiß keiner als Ecke-Necke-Penn, und Ecke-Necke-Penn, das bin ich.« Der böse Kobold wusste nicht, dass er am Vormittag das Sprüchlein selbst verraten hatte. Auf die Sonnenblumen, die vor Marens Kammer im Garten standen, fiel eben der erste Morgenstrahl, als sie schon das Fenster aufstieß und ihren Kopf in die frische Luft hinaussteckte. Der Wiesenbauer, welcher nebenan im Alkoven des Wohnzimmers schlief, musste davon erwacht sein, denn sein Schnarchen, das noch eben durch alle Wände drang, hatte plötzlich aufgehört. »Was treibst du, Maren?« rief er mit schläfriger Stimme. »Fehlst dir denn wo?« Das Mädchen fuhr mit dem Finger an die Lippen, denn sie wusste wohl, dass der Vater, wenn er ihr Vorhaben erführe, sie nicht aus dem Hause lassen würde. Aber sie fasste sich schnell. »Ich habe nicht schlafen können, Vater«, rief sie zurück. »Ich will mit den Leuten auf die Wiese. Es ist so hübsch frisch heute Morgen.« »Hast du nicht nötig, Maren«, erwiderte der Bauer. »Meine Tochter ist kein Dienstbot.« Und nach einer Weile fügte er hinzu, »Na, wenn's dir Pläsier macht. Aber sei zur rechten Zeit wieder heim, ehe die große Hitze kommt. Und vergiss dein Warmbier nicht.« Damit warf er sich auf die andere Seite, dass das Bettgestell krachte, und gleich darauf hörte das Mädchen wieder das wohlbekannte, abgemessene Schnarchen. Behutsam drückte sie ihre Kammertür auf. Als sie durch die Torfahrt ins Freie ging, hörte sie eben den Knecht die beiden Mägde wecken. »Es ist doch schnöd«, dachte sie, »dass du so hast lügen müssen. Aber«, und sie seufzte dabei ein wenig, »was tut man nicht um seinen Schatz?« Drüben in seinem Sonntagsstaat stand schon Andres, ihrer wartend. »Weißt du das Sprüchlein noch?« rief er ihr entgegen. »Ja, Andres, und weißt du noch den Weg?« Er nickte nur. »So lass uns gehen.« Aber eben kam noch Mutter Stine aus dem Hause und steckte ihrem Sohn ein mit Met gefülltes Fläschchen in die Tasche. »Der ist noch von der Urahne«, sagte sie. »Sie tat alle Zeit sehr geheim und kostbar damit. Er wird euch gut tun in der Hitze.« Dann gingen sie im Morgenschein die stille Dorfstraße hinab, und die Witwe stand noch lange und schaute nach der Richtung, wo die jungen, kräftigen Gestalten verschwunden waren. Der Weg der beiden führte hinter der Dorfmark über eine weite Heide. Danach kamen sie in den großen Wald. Aber die Blätter des Waldes lagen meist verdorrt am Boden, so daß die Sonne überall hindurchblitzte. Sie wurden fast geblendet von den wechselnden Lichtern. Als sie eine geraume Zeit zwischen den hohen Stämmen der Eichen und Buchen fortgeschritten waren, faßte das Mädchen die Hand des jungen Mannes. »Was hast du, Maren?« fragte er. »Ich hörte unsere Dorfuhr schlagen, Andres.« »Ja, mir war auch so.« »Es muß 6 Uhr sein«, sagte sie wieder. »Wer kocht denn dem Vater nur sein Warmbier? Die Mägde sind alle auf dem Felde.« »Ich weiß nicht, Maren, aber das hilft nun doch nicht weiter.« »Nein«, sagte sie, »das hilft nun nicht weiter.« »Aber weißt du denn noch unser Sprüchlein?« »Freilich, Maren.« »Staub ist die Quelle, Dunst ist die Welle.« Und als er einen Augenblick zögerte, sagte sie rasch, »Stumm sind die Wälder, Feuermann tanzet über die Felder.« »Oh«, rief sie, »wie brannte die Sonne!« »Ja«, sagte Andres und rieb sich die Wange, »es hat auch mir ordentlich einen Stich gegeben.« Endlich kamen sie aus dem Walde, und dort, ein paar Schritte vor ihnen, stand schon der alte Weidenbaum. Der mächtige Stamm war ganz gehöhlt, und das Dunkel, das darin herrschte, schien tief in den Abgrund der Erde zu führen. Andres stieg zuerst allein hinab, während Maren sich auf die Höhlung des Baumes lehnte und ihm nachzublicken suchte. Aber bald sah sie nichts mehr von ihm, nur das Geräusch des Hinabsteigens schlug noch an ihr Ohr. Ihr begann Angst zu werden. Oben um sie her war es so einsam, und von unten hörte sie endlich auch keinen Laut mehr. Sie steckte den Kopf tief in die Höhlung und rief, »Andres! Andres!« Aber es blieb alles still, und noch einmal rief sie, »Andres!« Da, nach einiger Zeit, war es ihr, als hörte sie es von unten wieder heraufkommen, und allmählich erkannte sie auch die Stimme des jungen Mannes, der ihren Namen rief, und faßte seine Hand, die er ihr entgegenstreckte. »Es führt eine Treppe hinab«, sagte er, »aber sie ist steil und abgebröckelt, und wer weiß, wie tief nach unten der Abgrund ist.« Maren erschrak. »Fürchte dich nicht«, sagte er, »ich trage dich, ich habe einen sichern Fuß.« Dann hob er das schlanke Mädchen auf seine breiten Schultern, und als sie die Arme fest um seinen Hals gelegt hatte, stieg er behutsam mit ihr in die Tiefe. Dichte Finsternis umgab sie, aber Maren atmete doch auf, während sie so Stufe um Stufe wie in einem gewundenen Schneckengang hinabgetragen wurde, denn es war kühl hier im Innern der Erde. Kein Laut von oben drang zu ihnen herab. Nur einmal hörten sie, dumpf aus der Ferne, die unterirdischen Wasserbrausen, die vergeblich zum Lichte emporarbeiteten. »Was war das?« flüsterte das Mädchen. »Ich weiß nicht, Maren.« »Aber hat's denn noch kein Ende?« »Es scheint fast nicht.« »Wenn dich der Kobold nur nicht betrogen hat.« »Ich denke nicht, Maren.« So stiegen sie tiefer und tiefer. Endlich spürten sie wieder den Schimmer des Sonnenlichts unter sich, das bei jedem Tritte leuchtender wurde, zugleich aber drang auch eine erstickende Hitze zu ihnen herauf. Als sie von der untersten Stufe ins Freie traten, sahen sie eine gänzlich unbekannte Gegend vor sich. Maren sah befremdet umher. »Die Sonne scheint aber doch dieselbe zu sein«, sagte sie endlich. »Kälter ist sie wenigstens nicht«, meinte Andres, indem er das Mädchen zur Erde hob. Von dem Platze, wo sie sich befanden, auf einem breiten Steindamm, lief eine Allee von alten Weiden in die Ferne hinaus. Sie bedachten nicht lange, sondern gingen, als sei ihnen der Weg gewiesen, zwischen den Reihen der Bäume entlang. Als sie nach der einen oder anderen Seite blickten, so sahen sie ein ödes, unabsehbares Tiefland, das von allen Arten Rinnen und Vertiefungen zerrissen war, als bestehe es nur aus einem endlosen Gewirr verlassener See- und Strombetten. Dies schien auch dadurch bestätigt zu werden, dass ein beklemmender Dunst wie von vertrocknetem Schilf die Luft erfüllte. Dabei lagerte zwischen den Schatten der einzeln stehenden Bäume eine solche Glut, dass es den beiden Wanderern war, als sähen sie kleine weiße Flammen über den staubigen Weg dahinfliegen. Andres musste an die Flocken aus dem Feuerbart des Kobolds denken. Einmal war ihm sogar, als sähe er zwei dunkle Augenringe in dem grellen Sonnenschein. Dann wieder glaubte er deutlich neben sich das tolle Springen der kleinen Spindelbeine zu hören. Bald war es links, bald rechts an seiner Seite. Wenn er sich aber wandte, vermochte er nichts zu sehen. Nur die glutheiße Luft zitterte flirrend und blendend vor seinen Augen. »Ja«, dachte er, indem er des Mädchens Hand erfasste und beide mühsam vorwärts schritten, »sauer machst du's uns, aber Recht behältst du heute nicht.« Weiter und weiter gingen sie, der eine nur auf das immer schwerere Atmen des andern hörend. Der einförmige Weg schien kein Ende zu nehmen. Neben ihnen unaufhörlich die grauen, halb entblätterten Weiden, seitwärts, hüben und drüben, unter ihnen die unheimlich dunstende Niederung. Plötzlich blieb Maren stehen und legte sich mit geschlossenen Augen an den Stamm einer Weide. »Ich kann nicht weiter«, murmelte sie, »die Luft ist lauter Feuer.« Da gedachte Andres des Metfläschchens, das sie bis dahin unberührt gelassen hatten. Als er den Stöpsel abzog, verbreitete sich ein Duft, als seien die Tausende von Blumen noch einmal zur Blüte auferstanden, aus deren Kelchen, vor vielleicht mehr als 100 Jahren, die Bienen den Honig zu diesem Tranke zusammengetragen hatten. Kaum hatten die Lippen des Mädchens den Rand der Flasche berührt, so schlug sie schon die Augen auf. »Oh«, rief sie, »auf welcher schönen Wiese sind wir denn?« »Auf keiner Wiese, Maren, aber trink nur, es wird dich stärken.« Als sie getrunken hatte, richtete sie sich auf und schaute mit hellen Augen um sich her. »Trink auch einmal, Andres«, sagte sie, »ein Frauenzimmer ist doch nur ein elendiglich Geschöpf.« »Aber das ist ein echter Tropfen«, rief Andres, nachdem er auch gekostet hatte. mag der Himmel wissen, woraus die Urahne den gebraut hat.« Dann gingen sie gestärkt und lustig plaudernd weiter. Nach einer Weile aber blieb das Mädchen wieder stehen. »Was hast du, Maren?« fragte Andres. »Oh, nichts. Ich dachte nur...« »Was denn, Maren?« »Siehst du, Andres, mein Vater hat noch sein halbes Heu draußen auf den Wiesen, und ich gehe da aus und will Regen machen.« »Dein Vater ist ein reicher Mann, Maren, aber wir anderen haben unser Fätzchen Heu schon längst in der Scheuer und unsere Frucht noch alle auf den dürren Halmen.« »Ja, ja, Andres, du hast wohl recht. Man muss auch an die anderen denken.« Im Stillen bei sich selber aber setzte sie nach einer Weile hinzu: »Maren, Maren, mach dir keine Flausen vor. Du tust ja doch alles nur von wegen deinem Schatz.« So waren sie wieder eine Zeitlang fortgegangen, als das Mädchen plötzlich rief: »Was ist denn das? Wo sind wir denn? Das ist ja ein großer, ungeheurer Garten.« Und wirklich waren sie, ohne zu wissen wie, aus der einförmigen Weidenallee in einen großen Park gelangt. Aus der weiten, jetzt freilich versenkten Rasenfläche erhoben sich überall Gruppen hoher, prachtvoller Bäume. Zwar war ihr Laub zum Teil abgefallen und hing dürr und schlaff an den Zweigen, aber der kühne Bau ihrer Äste strebte doch in den Himmel, und die mächtigen Wurzeln griffen noch weit über die Erde hinaus. Eine Fülle von Blumen, wie die beiden sie nie zuvor gesehen, bedeckte hier und da den Boden. Aber alle Blumen waren welk und düftelos und schienen mitten in der höchsten Blüte von der tödlichen Glut getroffen zu sein. »Wir sind am rechten Orte, denke ich«, sagte Andres. Maren nickte. »Du musst nun hier zurückbleiben, bis ich wiederkomme.« »Freilich«, erwiderte er, indem er sich in dem Schatten einer großen Eiche ausstreckte. »Das Übrige ist nun deine Sach. Halt nur das Sprüchlein fest und verrät dich nicht dabei.« Ende von Teil 2. Gelesen von Hokus Pokus. Teil 3 von Die Regentrude. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Regentrude von Theodor Storm. Teil 3. So ging sie denn allein über den weiten Rasen und unter den himmelhohen Bäumen dahin, und bald sah der Zurückbleibende nichts mehr von ihr. Sie aber schritt weiter und weiter durch die Einsamkeit. Bald hörten die Baumgruppen auf, und der Boden senkte sich. Sie erkannte wohl, dass sie in dem ausgetrockneten Bette eines Gewässers ging. Weißer Sand und Kiesel bedeckten den Boden. Dazwischen lagen tote Fische und blinkten mit ihren Silberschuppen in der Sonne. In der Mitte des Beckens sah sie einen grauen, fremdartigen Vogel stehen. Er schien ihr einem Reiher ähnlich zu sein, doch war er von solcher Größe, dass sein Kopf, wenn er ihn aufrichtete, über den eines Menschen hinwegragen musste. Jetzt hatte er den langen Hals zwischen den Flügeln zurückgelegt und schien zu schlafen. Maren fürchtete sich. Außer dem regungslosen, unheimlichen Vogel war kein lebendes Wesen sichtbar. Nicht einmal das Schwirren einer Fliege unterbrach die Stille. Wie ein Entsetzen lag das Schweigen über diesem Orte. Einen Augenblick trieb sie die Angst, nach ihrem Geliebten zu rufen, aber sie wagte es wiederum nicht, denn den Laut ihrer eigenen Stimme in dieser Öde zu hören, dünkte sie noch schauerlicher als alles andere. So richtete sie denn ihre Augen fest in die Ferne, wo sich wieder dichte Baumgruppen über den Boden zu erheben schienen, und schritt weiter, ohne rechts oder links zu blicken. Der große Vogel rührte sich nicht, als sie mit leisem Tritt an ihm vorüberging. Nur für einen Augenblick blitzte es schwarz hinter der weißen Augenhaut hervor. Sie atmete auf. Nachdem sie noch eine weite Strecke hingeschritten, verengte sich das Seebett zu der Rinne eines mäßigen Baches, der unter einer breiten Lindengruppe hindurchführte. Das Geäste dieser mächtigen Bäume war so dicht, dass ungeachtet des mangelhaften Laubes kein Sonnenstrahl hindurchdrang. Maren ging in dieser Rinne weiter. Die plötzliche Kühle um sie her, das hohe, dunkle Gewölbe der Wipfel über ihr, es schien ihr fast, als gehe sie durch eine Kirche. Plötzlich aber wurden ihre Augen von einem blendenden Licht getroffen. Die Bäume hörten auf, und vor ihr erhob sich ein graues Gestein, auf das die grellste Sonne niederbrannte. Maren selbst stand in einem leeren, sandigen Becken, in welches sonst ein Wasserfall über die Felsen hinabgestürzt sein mochte, der dann unterhalb durch die Rinne seinen Abfluss in den jetzt verdunsteten See gehabt hatte. Sie suchte mit den Augen, wo wohl der Weg zwischen den Klippen hinaufführe. Plötzlich schrak sie zusammen, denn das dort auf der halben Höhe des Absturzes konnte nicht zum Gestein gehören. Wenn es auch genauso grau war und starr wie dieses in der regungslosen Luft lag, so erkannte sie doch bald, dass es ein Gewand sei, welches in Falten eine ruhende Gestalt bedeckte. Mit angehaltenem Atem stieg sie näher. Da sah sie es deutlich. Es war eine schöne, mächtige Frauengestalt. Der Kopf lag tief aufs Gestein zurückgesunken. Die blonden Haare, die bis zur Hüfte hinabflossen, waren voll Staub und dürren Laubes. Maren betrachtete sie aufmerksam. »Sie muß sehr schön gewesen sein«, dachte sie, »ehe diese Wangen so schlaff und diese Augen so eingesunken waren. Ach, und wie bleich ihre Lippen sind! Ob es denn wohl die Regentrude sein mag? Aber die da schläft nicht. Das ist eine Tote. Oh, es ist entsetzlich einsam hier!« Das kräftige Mädchen hatte sich indessen bald gefasst. Sie trat ganz dicht herzu, und niederkniend und zu ihr hingebeugt, legte sie ihre frischen Lippen an das marmorblasse Ohr der Ruhenden. Dann, all ihren Mut zusammennehmend, sprach sie laut und deutlich: »Dunst ist die Welle, Staub ist die Quelle, stumm sind die Wälder, Feuermann tanzet über die Felder.« Da rang sich ein tiefer, klagender Laut aus dem bleichen Munde hervor. Doch das Mädchen sprach immer stärker und eindringlicher: »Nimm dich in Acht, ehe du erwacht, holt dich die Mutter heim in die Nacht.« Da rauschte es sanft durch die Wipfel der Bäume, und in der Ferne donnerte es leise wie von einem Gewitter. Zugleich aber und, wie es schien, von jenseits des Gesteins kommend, durchschnitt ein greller Ton die Luft, wie der Wutschrei eines bösen Tieres. Als Maren emporsah, stand die Gestalt der Trude hoch aufgerichtet vor ihr. »Was willst du?« fragte sie. »Ach, Frau Trude«, antwortete das Mädchen, noch immer kniend, »ihr habt so grausam lang geschlafen, dass alles Laub und alle Kreatur verschmachten will.« Die Trude sah sie mit weit aufgerissenen Augen an, als mühte sie sich, aus schweren Träumen zu kommen. Endlich fragte sie mit tonloser Stimme: »Stürzt denn der Quell nicht mehr?« »Nein, Frau Trude«, erwiderte Maren. »Kreist denn mein Vogel nicht mehr über den See?« »Er steht in der heißen Sonne und schläft.« »Weh«, wimmerte die Regenfrau, »so ist es hohe Zeit. Steh auf und folge mir, aber vergiss nicht den Krug, der dort zu deinen Füßen liegt.« Maren tat, wie ihr geheißen, und beide stiegen nun an der Seite des Gesteins hinauf. Noch mächtigere Baumgruppen, noch wunderbarere Blumen waren hier der Erde entsprossen, aber auch hier war alles welk und düftelos. Sie gingen an der Rinne des Baches entlang, der hinter ihnen seinen Abfall vom Gestein gehabt hatte. Langsam und schwankend schritt die Trude dem Mädchen voran, nur dann und wann die Augen traurig umherwendend. Dennoch meinte Maren, es bliebe ein grüner Schimmer auf dem Rasen, den ihr Fuß betreten, und wenn die grauen Gewänder über das dürre Gras schleppten, da rauschte es so eigen, dass sie immer darauf hinhören musste. »Regnet es denn schon, Frau Trude?« fragte sie. »Ach nein, mein Kind, erst musst du den Brunnen aufschließen.« »Den Brunnen? Wo ist denn der?« Sie waren eben aus einer Gruppe von Bäumen herausgetreten. »Dort«, sagte die Trude, und einige tausend Schritte vor ihnen sah Maren einen ungeheuren Bau emporsteigen. Er schien von grauem Gestein zackig und unregelmäßig aufgetürmt, bis in den Himmel, meinte Maren, denn nach oben hinauf war alles wie ein Duft und Sonnenglanz zerflossen. Am Boden aber wurden die in riesenhaften Erkern vorspringenden Fronten überall von hohen, spitzbogigen Tor- und Fensterhöhlen durchbrochen, ohne dass jedoch von Fenstern oder Torflügeln selbst etwas zu sehen gewesen wäre. Eine Weile schritten sie geradeaus darauf zu, bis sie durch den Uferabsturz eines Stromes aufgehalten wurden, der den Bau rings zu umgeben schien. Auch hier war jedoch das Wasser bis auf einen schmalen Faden, der noch in der Mitte floss, verdunstet. Ein Nachen lag zerbrochen auf der trockenen Schlammdecke des Strombettes. »Schreite hindurch«, sagte die Trude, »über dich hat er keine Gewalt. Aber vergiss nicht, von dem Wasser zu schöpfen, du wirst es bald brauchen.« Als Maren, dem Befehl gehorchend, von dem Ufer herabtrat, hätte sie fast den Fuß zurückgezogen, denn der Boden war hier so heiß, dass sie die Glut durch ihre Schuhe fühlte. »Ei was, mögen die Schuhe verbrennen«, dachte sie, und schritt rüstig mit ihrem Kruge weiter. Plötzlich aber blieb sie stehen. Der Ausdruck des tiefsten Entsetzens trat in ihre Augen, denn neben ihr zerriss die trockene Schlammdecke, und eine große, braunrote Faust mit krummen Fingern fuhr daraus hervor und griff nach ihr. »Mut«, hörte sie die Stimme der Trude hinter sich vom Ufer her. Da erst stieß sie einen lauten Schrei aus, und der Spuk verschwand. »Schließe die Augen«, hörte sie wiederum die Trude rufen. Da ging sie mit geschlossenen Augen weiter. Als sie aber das Wasser ihren Fuß berühren fühlte, bückte sie sich und füllte ihren Krug. Dann stieg sie leicht und ungefährdet am anderen Ufer wieder hinauf. Bald hatte sie das Schloss erreicht und trat mit klopfendem Herzen durch eines der großen offenen Tore. Drinnen aber blieb sie staunend an dem Eingange stehen. Das ganze Innere schien nur ein einziger unermesslicher Raum zu sein. Mächtige Säulen von Tropfstein trugen in beinahe unabsehbarer Höhe eine seltsame Decke. Fast meinte Maren, es seien nichts als graue, riesenhafte Spinngewebe, die überall in Bauschen und Spitzen zwischen den Knäufen der Säule herabhingen. Noch immer stand sie wie verloren an derselben Stelle und blickte bald vor sich hin, bald nach einer und der anderen Seite. Aber diese ungeheuren Räume schienen außer nach der Front zu, durch welche Maren eingetreten war, ganz ohne Grenzen zu sein. Säule hinter Säule erhob sich, und wie sehr sie sich auch anstrengte, sie konnte nirgends ein Ende absehen. Da blieb ihr Auge an einer Vertiefung des Bodens haften. Und siehe, dort, unweit von ihr, war der Brunnen. Auch den goldenen Schlüssel sah sie auf der Falltür liegen. Während sie darauf zuging, bemerkte sie, dass der Fußboden nicht etwa, wie sie es in ihrer Dorfkirche gesehen, mit Steinplatten, sondern überall mit vertrockneten Schilf- und Wiesenpflanzen bedeckt war. Aber es nahm sie jetzt schon nichts mehr wunder. Nun stand sie am Brunnen und wollte eben den Schlüssel ergreifen, da zog sie rasch die Hand zurück. Denn deutlich hatte sie erkannt, der Schlüssel, der ihr in dem grellen Licht eines von außen hereinfallenden Sonnenstrahls entgegenleuchtete, war von Glut und nicht vom Golderot. Ohne Zaudern goss sie ihren Krug darüber aus, dass das Zischen des verdampfenden Wassers in den weiten Räumen widerhallte. Dann schloss sie rasch den Brunnen auf. Ein frischer Duft stieg aus der Tiefe, als sie die Falltür zurückgeschlagen hatte, und erfüllte bald alles mit einem feinen, feuchten Staube, der wie ein zartes Gewölk zwischen den Säulen emporstieg. Sinnend und in der frischen Kühle aufatmend ging Maren umher. Da begann zu ihren Füßen ein neues Wunder. Wie ein Hauch rieselte ein lichtes Grün über die verdorrte Pflanzendecke. Die Halme richteten sich auf, und bald wandelte das Mädchen durch eine Fülle sprießender Blätter und Blumen. Am Fuße der Säulen wurde es blau von Vergissmeinnicht. Dazwischen blühten gelbe und braunviolette Iris auf und verhauchten ihren zarten Duft. An den Spitzen der Blätter klommen Libellen empor, prüften ihre Flügel und schwebten dann schillernd und gaukelnd über den Blumenkelchen, während der frische Duft, der fortwährend aus dem Brunnen stieg, immer mehr die Luft erfüllte und wie Silberfunken in den hereinfallenden Sonnenstrahlen tanzte. Indessen Maren, noch des Entzückens und Bestaunens, kein Ende finden konnte, hörte sie hinter sich ein behagliches Stöhnen, wie von einer süßen Frauenstimme. Und wirklich, als sie ihre Augen nach der Vertiefung des Brunnens wandte, sah sie auf dem grünen Moosrande, der dort emporgekeimt war, die ruhende Gestalt einer wunderbar schönen, blühenden Frau. Sie hatte ihren Kopf auf den nackten, glänzenden Arm gestützt, über den das blonde Haar wie in seidenen Wellen herabfiel, und ließ ihre Augen oben zwischen den Säulen an der Decke wandern. Auch Maren blickte unwillkürlich auf. Da sah sie nun wohl, dass das, was sie für große Spinngewebe gehalten, nichts anderes sei als die zarten Florgewebe der Regenwolken, die durch den aus dem Brunnen aufsteigenden Dunst gefüllt und schwer und schwerer wurden. Eben hatte sich ein solches Gewölk in der Mitte der Decke abgelöst und sank leise schwebend herab, so daß Maren das Gesicht der schönen Frau am Brunnen nur noch wie durch einen grauen Schleier leuchten sah. Da klatschte diese in die Hände, und sogleich schwamm die Wolke der nächsten Fensteröffnung zu und floß durch dieselbe ins Freie hinaus. »Nun«, rief die schöne Frau, »wie gefällt dir das?« Dabei lächelte ihr roter Mund, und ihre weißen Zähne blitzten. Dann winkte sie Maren zu sich, und diese mußte sich neben ihr ins Moos setzen. Und als eben wieder ein Duftgewebe von der Decke niedersank, sagte sie, »Nun klatsche in deine Hände.« Und als Maren das getan und auch diese Wolke wie die erste ins Freie hinausgezogen war, rief sie, »Siehst du wohl, wie leicht das ist? Du kannst es besser noch als ich.« Maren betrachtete verwundert die schöne, übermütige Frau. »Aber«, fragte sie, »wer seid ihr denn so eigentlich?« »Wer ich bin? Nun, Kind, du bist aber einfältig.« Das Mädchen sah sie noch einmal mit ungewissen Augen an. Endlich sagte sie zögernd, »Ihr seid doch nicht die Regentrude?« »Und wer sollte ich denn anders sein? Ihr seid ja so schön und lustig jetzt.« Da wurde die Trude plötzlich ganz still. »Ja«, rief sie, »ich muß dir dankbar sein. Wenn du mich nicht geweckt hättest, wäre der Feuermann Meister geworden, und ich hätte wieder hinab müssen zu der Mutter unter die Erde.« Und indem sie nun ein wenig, wie vor innerem Grauen, die weißen Schultern zusammenzog, setzte sie hinzu, »und es ist ja doch so schön und grün hier oben.« Dann mußte Maren erzählen, wie sie hergekommen, und die Trude legte sich ins Moos zurück und hörte zu. Mitunter pflückte sie eine der Blumen, die neben ihr emporsprosten, und steckte sie sich oder dem Mädchen ins Haar. Als Maren von dem mühseligen Gange auf dem Weidendamme berichtete, seufzte die Trude und sagte, »Der Damm ist einst von euch Menschen selbst gebaut worden, aber es ist schon lange, lange her. Solche Gewänder, wie du sie trägst, sah ich nie bei ihren Frauen. Sie kamen damals öfters zu mir. Ich gab ihnen Keime und Körner zu neuen Pflanzen und Getreiden, und sie brachten mir zum Dank von ihren Früchten. Wie sie meiner nicht vergaßen, so vergaß ich ihrer nicht, und ihre Felder waren niemals ohne Regen. Seit langen aber sind die Menschen mir entfremdet. Es kommt niemand mehr zu mir. Da bin ich dann vor Hitze und lauter Langeweile eingeschlafen, und der tückische Feuermann hätte fast den Sieg erhalten.« Ende von Teil 3. Gelesen von Hokus Pokus. Teil 4 von Die Regentrude. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Regentrude von Theodor Storm. Teil 4. Maren hatte sich unterdessen ebenfalls mit geschlossenen Augen auf das Moos zurückgelegt. Es taute so sanft um sie her, und die Stimme der schönen Trude klang so süß und traulich. »Nur einmal«, fuhr diese fort, »aber das ist auch schon lange her, ist noch ein Mädchen gekommen. Sie sah fast aus wie du und trug fast eben solche Gewänder. Ich schenkte ihr von meinem Wiesenhonig, und das war die letzte Gabe, die ein Mensch aus meiner Hand empfangen hat.« »Seht nur«, sagte Maren, »das hat sich gut getroffen. Jenes Mädchen muß die Urahne von meinem Schatz gewesen sein, und der Trank, der mich heute so gestärkt hat, war gewiß von eurem Wiesenhonig.« Die Regenfrau dachte wohl noch an ihre junge Freundin von damals, denn sie fragte, »Hat sie denn noch die schönen braunen Löckchen an der Stirn?« »Wer denn, Frau Trude?« »Nun, die Urahne, wie du sie nennst.« »Nein, Frau Trude«, erwiderte Maren, und sie fühlte sich in diesem Augenblick ihrer mächtigen Freundin fast ein wenig überlegen. »Die Urahne ist ja ganz steinalt geworden.« »Alt?« fragte die schöne Frau. Sie verstand das nicht, denn sie kannte nicht das Alter. Maren hatte große Mühe, ihr es zu erklären. »Merket nur«, sagte sie endlich, »graues Haar und rote Augen und hässlich und verdrießlich sein. Seht, Frau Trude, das nennen wir alt.« »Freilich«, erwiderte diese, »ich entsinne mich nun, es waren auch solche unter den Frauen der Menschen, aber die Urahne soll zu mir kommen, ich mache sie wieder froh und schön.« Maren schüttelte den Kopf. »Das geht ja nicht, Frau Trude«, sagte sie, »die Urahne ist ja längst unter der Erde.« Die Trude seufzte. »Arme Urahne!« Hierauf schwiegen beide, während sie noch immer behaglich ausgestreckt im weichen Moose lagen. »Aber Kind«, rief plötzlich die Trude, »da haben wir über all dem Geplauder ja ganz das Regenmachen vergessen. Schlag doch nur die Augen auf. Wir sind ja unter lauter Wolken ganz begraben. Ich sehe dich schon gar nicht mehr.« »Ei, da wird man ja nass wie eine Katze«, rief Maren, als sie die Augen aufgeschlagen hatte. Die Trude lachte. »Klatsch nur ein wenig in die Hände. Aber nimm dich in Acht, dass du die Wolken nicht zerreißt.« So begannen beide, leise in die Hände zu klopfen, und alsbald entstand ein Gewoge und Geschiebe, die Nebelgebilde drängten sich nach den Öffnungen und schwammen eins nach dem andern ins Freie hinaus. Nach kurzer Zeit sah Maren schon wieder den Brunnen vor sich und den grünen Boden mit den gelben und violetten Irisblüten. Dann wurden auch die Fensterhöhlen frei, und sie sahen weithin über den Bäumen des Gartens die Wolken den ganzen Himmel überziehen. Allmählich verschwand die Sonne. Nur noch ein paar Augenblicke, und sie hörten es draußen wie einen Schauer durch die Blätter der Bäume und Gebüsche wehen, und dann rauschte es hernieder, mächtig und unablässig. Maren saß aufgerichtet mit gefalteten Händen. »Frau Trude, es regnet«, sagte sie leise. Diese nickte kaum merklich mit ihrem schönen blonden Kopfe. Sie saß wie träumend. Plötzlich aber entstand draußen ein lautes Prasseln und Heulen, und als Maren erschrocken hinausblickte, sah sie aus dem Bette des Umgebungsstromes, den sie kurz vorher überschritten hatte, sich ungeheure weiße Dampfwolken stoßweise in die Luft erheben. Im selben Augenblicke fühlte sie sich auch von den Armen der schönen Regenfrau umfangen, die sich zitternd an das neben ihr ruhende junge Menschenkind schmiegte. »Nun gießen sie den Feuermann aus«, flüsterte sie, »horch nur, wie er sich wehrt, aber es hilft ihm doch nichts mehr.« Eine Weile hielten sie sich so umschlossen. Da wurde es stille draußen, und es war nun nichts mehr zu hören als das sanfte Rauschen des Regens. Da standen sie auf, und die Trude ließ die Falltür des Brunnens herab und verschloss sie. Maren küßte ihre weiße Hand und sagte, »Ich danke euch, liebe Frau Trude, für mich und alle Leute in unserem Dorfe. Und«, setzte sie ein wenig zögernd hinzu, »nun möchte ich wieder heimgehen.« »Schon gehen?«, fragte die Trude. »Ihr wisst es ja, mein Schatz wartet auf mich. Er mag schon wacker nass geworden sein.« Die Trude erhob den Finger. »Wirst du ihn auch später niemals warten lassen?« »Gewiss nicht, Frau Trude.« »So geh, mein Kind, und wenn du heimkommst, so erzähle den andern Menschen von mir, dass sie meiner Fürder nicht vergessen. Und nun komm, ich werde dich begleiten.« Draußen, unter dem frischen Himmelstau, war schon überall das Grün des Rasens und an Baum und Büschen das Laub hervorgesprossen. Als sie an den Strom kamen, hatte das Wasser sein ganzes Bette wieder aufgefüllt, und als erwarte er sie, ruhte der Kahn, wie von unsichtbarer Hand wiederhergestellt, schaukelnd an dem üppigen Grase des Uferrandes. Sie stiegen ein, und leise glitten sie hinüber, während die Tropfen spielend und klingend in die Flut fielen. Da, als sie eben an das andere Ufer traten, schlugen neben ihnen die Nachtigallen ganz laut aus dem Dunkel des Gebüsches. »Oh«, sagte die Trude und atmete so recht aus Herzensgrunde, »es ist noch Nachtigallenzeit, es ist noch nicht zu spät.« Dann gingen sie an dem Bach entlang, der zu dem Wasserfalle führte. Der stürzte sich schon wieder tosend über die Felsen und floß dann strömend in der breiten Rinne unter den dunklen Linden fort. Sie mussten, als sie hinabgestiegen waren, an der Seite unter den Bäumen hingehen. Als sie wieder ins Freie traten, sah Maren den fremden Vogel in großen Kreisen über dem See schweben, dessen weites Becken sich zu ihren Füßen dehnte. Bald gingen sie unten längs dem Ufer hin, fortwährend die süßesten Düfte atmend und auf das Anrauschen der Wellen horchend, die über glänzende Kiesel an dem Strande hinaufströmten. Tausende von Blumen blühten überall. Auch Veilchen und Maililien bemerkte Maren und andere Blumen, deren Zeit eigentlich längst vorüber war, die aber wegen der bösen Glut nicht hatten zur Entfaltung kommen können. »Die wollen auch nicht zurückbleiben«, sagte die Trude, »das blüht nun alles durcheinander hin.« Mitunter schüttelte sie ihr blondes Haar, dass die Tropfen wie Funken um sie hersprühten, oder sie schränkte ihre Hände zusammen, dass von ihren vollen weißen Armen das Wasser wie in eine Muschel hinabfloß. Dann wieder riss sie die Hände auseinander, und wo die hingesprühten Tropfen die Erde berührten, da stiegen neue Düfte auf, und ein Farbenspiel von frischen, nie gesehenen Blumen drängte sich leuchtend aus dem Rasen. Als sie um den See herum waren, blickte Maren noch einmal auf die weite, bei dem niederfallenden Regen kaum übersehbare Wasserfläche zurück. Es schauderte sie fast bei dem Gedanken, dass sie am Morgen trockenen Fußes durch die Tiefen gegangen sei. Bald mussten sie dem Platze nahe sein, wo sie ihren Andres zurückgelassen hatte. Und richtig, dort unter den hohen Bäumen lag er mit aufgestütztem Arm. Er schien zu schlafen. Als aber Maren auf die schöne Trude blickte, wie sie mit dem roten, lächelnden Mund so stolz neben ihr über den Rasen schritt, erschien sie sich plötzlich in ihren bäuerischen Kleidern so plump und hässlich, dass sie dachte, »Ei, das tut nicht gut. Die braucht der Andres nicht zu sehen.« Laut aber sprach sie, »Habt Dank für euer Geleit, Frau Trude. Ich finde mich nun schon selber. Aber ich muß doch deinen Schatz noch sehen.« »Bemüht euch nicht, Frau Trude«, erwiderte Maren, »es ist eben ein Bursche wie die andern auch, und just gut genug für ein Mädel vom Dorf.« Die Trude sah sie mit durchdringenden Augen an. »Schön bist du, Närrchen«, sagte sie und erhob drohend ihren Finger. »Bist du denn aber auch in deinem Dorfe die Allerschönste?« Da stieg dem hübschen Mädchen das Blut ins Gesicht, dass ihr die Augen überliefen. Die Trude aber lächelte schon wieder. »So merk denn auf«, sagte sie, »weil nun doch alle Quellen widerspringen, so könnt ihr einen kürzeren Weg haben. Gleich unten links am Weidendamm liegt ein Nachen. Steigt getrost hinein, er wird euch rasch und sicher in eure Heimat bringen.« »Und nun, leb wohl«, rief sie und legte ihren Arm um den Nacken des Mädchens und küßte sie. »O, wie süß frisch schmeckt doch solch ein Menschenmund!« Dann wand sie sich und ging unter den fallenden Tropfen über den Rasen dahin. Dabei hub sie an zu singen. Das klang süß und eintönig, und als die schöne Gestalt zwischen den Bäumen verschwunden war, da wußte Maren nicht, hörte sie noch immer aus der Ferne den Gesang, oder war es nur das Rauschen des niederfallenden Regens. Eine Weile noch blieb das Mädchen stehen. Dann, wie in plötzlicher Sehnsucht, streckte sie die Arme aus. »Lebt wohl, schöne, liebe Regentrude, lebt wohl«, rief sie. Aber keine Antwort kam zurück. Sie erkannte es nun deutlich. Es war nur noch der Regen, der herniederrauschte. Als sie hierauf langsam dem Eingange des Gartens zuschritt, sah sie den jungen Bauer hoch aufgerichtet unter den Bäumen stehen. »Wonach schaust du denn so?« fragte sie, als sie näher gekommen war. »Alle tausend Maren«, rief Andres, »was war denn das für ein sauber Weibsbild?« Das Mädchen aber ergriff den Arm des Burschen und drehte ihn mit einem derben Ruck herum. »Guck dir nur nicht die Augen aus«, sagte sie, »das ist keine für dich. Das war die Regentrude.« Andres lachte. »Nun, Maren«, erwiderte er, »dass du sie richtig aufgeweckt hattest, das hab ich hier schon merken können. Denn so nass, mein ich, ist der Regen noch nimmer gewesen. Und so etwas von grün werden hab ich auch all mein Lebtag noch nicht gesehen. Aber nun komm, wir wollen heim, und dein Vater soll uns sein Wort einlösen.« Unten am Weidendamm fanden sie den Nachen und stiegen ein. Das ganze weite Tiefland war schon überflutet. Auf dem Wasser und in der Luft lebte es von vieler Arten Gevögel. Die schlanken Seeschwalben schossen schreiend über ihnen hin und tauchten die Spitzen ihrer Flügel in die Fluten, während die Silbermöwen majestätisch neben ihrem fortschießenden Kahn dahinschwammen. Auf den grünen Inselchen, an denen sie hier und dort vorbeikamen, sahen sie die Brushähne mit den goldenen Kragen ihre Kampfspiele haken. So glitten sie rasch dahin. Noch immer fiel der Regen, sanft, doch unablässig. Jetzt aber verengte sich das Wasser, und bald war es nur noch ein mäßig breiter Bach. Andres hatte schon eine Zeitlang mit der Hand über den Augen in die Ferne geblickt. »Sieh doch, Maren, ist das nicht meine Roggenkoppel?« »Freilich, Andres, und prächtig grün ist sie geworden. Aber siehst du denn nicht, dass es unser Dorfbach ist, auf dem wir fahren?« »Richtig, Maren, aber was ist das denn dort? Das ist ja alles überflutet.« »Ach, du lieber Gott«, rief Maren, »das sind ja meines Vaters Wiesen. Sieh nur, das schöne Heu, es schwimmt ja alles.« Andres drückte dem Mädchen die Hand. »Lass nur, Maren«, sagte er, »der Preis ist, denke ich, nicht zu hoch. Und meine Felder tragen ja nun um desto besser.« Bei der Dorflinde legte der Nachen an. Sie traten ans Ufer, und bald gingen sie Hand in Hand die Straße hinab. Da wurde ihnen von allen Seiten freundlich zugenickt, denn Mutter Stine mochte in ihrer Abwesenheit doch ein wenig geplaudert haben. »Es regnet«, riefen die Kinder, die unter den Tropfen durch über die Straße liefen. »Es regnet«, sagte der Vetter Schulze, der behaglich aus seinem offenen Fenster schaute und den beiden mit kräftigem Druck die Hand schüttelte. »Ja, ja, es regnet«, sagte auch der Wiesenbauer, der wieder mit der Meerschaumpfeife in der Torfahrt seines stattlichen Hauses stand. »Und du, Maren, hast mich heute Morgen wacker angelogen. Aber kommt nur herein, ihr beiden. Der Andres, wie der Vetter Schulze sagt, ist allerweg ein guter Bursche. Seine Ernte wird heuer auch noch gut, und wenn es etwan wieder 3 Jahre Regen geben sollte, so ist es am Ende doch so übel nicht, wenn Höhen und Tiefen beieinander kommen. Drum geht hinüber zu Mutter Stine. Da wollen wir die Sache allfort in Richtigkeit bringen.« Mehrere Wochen waren seitdem vergangen. Der Regen hatte längst wieder aufgehört, und die letzten schweren Erntewagen waren mit Kränzen und flatternden Bändern in die Scheuern eingefahren. Da schritt, im schönsten Sonnenschein, ein großer Hochzeitszug der Kirche zu. Maren und Andres waren die Brautleute. Hinter ihnen gingen Hand in Hand Mutter Stine und der Wiesenbauer. Als sie fast bei der Kirchentür angelangt waren, daß sie schon den Choral vernahmen, der drinnen zu ihrem Empfang der alte Kantor auf der Orgel spielte, zog plötzlich ein weißes Wölkchen über ihnen am blauen Himmel auf, und ein paar leichte Regentropfen fielen der Braut in ihren Kranz. »Das bedeutet Glück«, riefen die Leute, die auf dem Kirchhof standen. »Das war die Regentrude«, flüsterten Braut und Bräutigam und drückten sich die Hände. Dann trat der Zug in die Kirche, die Sonne schien wieder, die Orgel aber schwieg, und der Priester verrichtete sein Werk. Ende von Teil 4. Ende von »Die Regentrude« von Theodor Storm. Gelesen von Hokus Pokus. Teil 1 von Hinzelmeier. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Hinzelmeier von Theodor Storm. Eine nachdenkliche Geschichte. Teil 1. Erstes Kapitel: Die weiße Wand. In einem alten, weitläufigen Hause wohnten Herr Hinzelmeier und die schöne Frau Abel. Sie waren nun schon ins 12. Jahr verheiratet. Ja, die Leute in der Stadt zählten ihnen nach, dass sie zusammen schon fast an die 80 Jahre auf dem Nacken hätten, und doch waren sie jung und schön und hatten weder Fältchen vor der Stirn noch ein Hahnenpfötchen unter den Augen. Dass dies nicht mit rechten Dingen zugehe, war nun freilich klar genug, und wenn die Hinzelmeierschen aufs Tapet kamen, so tranken die Stadtskaffeetanten 3 Näpfchen mehr als am ersten Ostersonntagnachmittage. Die eine sagte, »Sie haben einen Jungbrunnen im Hofe«, die andere sagte, »Es ist eine Jungfernmühle«, die dritte sagte, »Ihr Bube, das Hinzelmeierlein, ist mit einer Glückshaube auf die Welt gekommen, und nun tragen die Alten sie wechselweise, Nacht um Nacht.« Das kleine Hinzelmeierlein dachte nun freilich nicht dergleichen. Es kam ihm im Gegenteil ganz natürlich vor, dass seine Eltern immer jung und schön waren. Aber gleichwohl bekam auch er sein Nüsschen, das er vergeblich zu knacken suchte. Eines Herbstnachmittages, da es schon gegen das Zwielicht ging, saß er in dem langen Korridor des oberen Stockwerks und spielte Einsiedler. Denn weil die silbergraue Katze, welche sonst bei ihm zur Schule ging, eben in den Garten hinuntergeschlichen war, um nach den Buchfinken zu sehen, so hatte er mit dem Professorspiel für heute aufhören müssen. Er saß nun als Einsiedler in einem Winkel und dachte sich allerhand, wohin wohl die Vögel flögen und wie die Welt draußen wohl aussehen möge, und noch viel Tiefsinnigeres, denn er wollte der Katze darüber auf den andern Tag einen Vortrag halten, als er seine Mutter, die schöne Frau Abel, an sich vorübergehen sah. »Heisa, Mutter«, rief er, aber sie hörte ihn nicht, sondern ging mit raschen Schritten an das Ende des Korridors. Hier blieb sie stehen und schlug mit dem Schnupftuch 3-mal gegen die weiße Wand. Hinzelmeier zählte in Gedanken 1, 2, und kaum hatte er 3 gezählt, als er die Wand sich lautlos öffnen und seine Mutter dadurch verschwinden sah. Kaum konnte der Zipfel des Schnupftuchs noch mit hindurchschlüpfen, so ging alles mit einem leisen Klapp wieder zusammen, und der Einsiedler dachte nun auch noch darüber nach, wohin doch wohl seine Mutter durch die Wand gegangen sei. Darüber ward es allmählich dunkler, und das Dämmern in seinem Winkel war schon so groß geworden, dass es ihn ganz verschlungen hatte. Da machte es, wie zuvor, einen leisen Klapp, und die schöne Frau Abel trat aus der Wand wieder in den Korridor hinein. Ein Rosenduft schlug dem Knaben entgegen, wie sie an ihm vorüberstrich. »Mutter, Mutter«, rief er, aber er hielt sie nicht zurück. Er hörte, wie sie die Treppe hinab und in das Zimmer des Vaters ging, wo er am Vormittag sein Schaukelpferd an den messingnen Ofenknopf gebunden hatte. Nun hielt es ihn nicht länger. Er sprang durch den Korridor und ritt wie der Wind das Treppengeländer hinab. Als er ins Zimmer trat, war es voller Rosenduft, und es schien ihm fast, als wäre seine Mutter selber eine Rose, so leuchtend war ihr Antlitz. Hinzelmeier wurde ganz nachdenklich. »Liebe Mutter«, sagte er endlich, »weshalb gehst du denn immer durch die Wand?« Und als Frau Abel hierauf verstummte, sagte der Vater, »Ei nun, mein Sohn, weil die anderen Leute immer durch die Tür gehen.« Das war dem Hinzelmeier schon einleuchtend, bald aber wollte er mehr erfahren. »Wohin gehst du denn, wenn du durch die Wand gehst?« fragte er weiter. »Und wo sind denn die Rosen?« Aber ehe er sich's versah, hatte der Vater ihn kopfüber aufs Schaukelpferd gestülpt, und die Mutter sang das schöne Lied: »Hatto von Mainz und Poppo von Trier ritten zusammen aus Lünebier. Hatto hott hott und immer im Trott, Poppo hopp hopp immer Galopp. Eins, zwei, drei, Zelle vorbei, eins, zwei, drei, vier, nun sind wir schon hier.« bind es los«, rief Hinzelmeier, und der Vater band das Rösslein vom Ofenknopf, und die Mutter sang, und der Reiter ritt hopp hinauf und hopp hinab und hatte bald alle Rosen und weißen Wände in der ganzen Welt vergessen. Zweites Kapitel. Der Zipfel. Nun gingen manche Jahre hin, ohne dass Hinzelmeier eine Wiederholung des Wunders erlebt hätte. Er dachte daher auch überall nicht mehr daran, obgleich seine Eltern jung und schön blieben, wie sie es immer gewesen waren, und oftmals auch im Winter der wunderbare Rosenduft sie umgab. In dem einsamen Korridor des oberen Stockwerks war Hinzelmeier jetzt nur selten noch zu finden, denn die Katze war vor Alter gestorben, und so war seine Schule aus Mangel an Schülern von selbst eingegangen. Es war ihm nun schon fast so, als müsste um einige Jahre der Bart zu wachsen anfangen. Da ging er eines Nachmittags wieder in den alten Korridor hinauf, um die weißen Wände zu besichtigen, denn er wollte auf den Abend das berühmte Schattenspiel »Nebukadnezar und sein Nussknacker« zur Aufführung bringen. In dieser Absicht war er an das Ende des Ganges gekommen und betrachtete die weiße Querwand von oben bis unten, als er zu seiner Verwunderung den Zipfel eines Schnupftuches daraus hervorhängen sah. Er bückte sich, um es genauer zu betrachten. In der Ecke stand A.H. Das konnte nichts anderes heißen als Abel Hinzelmeier. Es war das Schnupftuch seiner Mutter. Nun fing's in seinem Kopf an zu schnurren, und die Gedanken arbeiteten rückwärts, weiter und weiter, bis sie bei dem ersten Kapitel dieser Geschichte plötzlich Halt machten. Hierauf suchte er das Schnupftuch aus der Wand herauszuziehen, was ihm auch nach einem etwas schmerzhaften Experimente glücklich gelang. Dann schlug er, wie einst die schöne Frau Abel, dreimal mit dem Tuche gegen die Wand. Und »ein, zwei, drei«, tat sie sich lautlos voneinander. Hinzelmeier schlüpfte hindurch und stand, wohin er am wenigsten zu gelangen gedachte, auf dem Hausboden. Aber es war daran nicht zu zweifeln. Dort stand der Urgroßmutterschrank mit den wackelköpfigen Pagoden, daneben seine eigene Wiege und weiterhin das Schaukelpferd, lauter ausgedientes Gerät. Unter dem Balken längs an eisernen Haken hingen wie immer des Vaters lange Mäntel und Reisekragen und drehten sich langsam um sich selbst, wenn der Zug durch die offenen Bodenluken hereinstrich. »Sonderbar«, sagte Hinzelmeier. »Warum ging die Mutter denn doch immer durch die Wand?« Da er indessen außer den bekannten Gegenständen nichts bemerken konnte, so wollte er durch die Bodentür wieder ins Haus hinabgehen. Allein die Tür war nicht da. Er stutzte einen Augenblick und meinte anfänglich, sich nur geirrt zu haben, weil er von einer anderen Seite als gewöhnlich hinaufgelangt war. Er wandte sich daher und ging zwischen den Mänteln durch nach dem alten Schrank, um sich von hier aus zurechtzufinden. Und richtig, dort gegenüber war die Tür. Er begriff nicht, wie er sie hatte übersehen können. Als er aber darauf zuging, erschien ihm plötzlich wieder alles so fremd, dass er zu zweifeln begann, ob er auch vor der rechten Türe stehe. Allein, so viel er wusste, gab es hier keine andere. Was ihn am meisten verwirrte, war, dass die eiserne Klinke fehlte und auch der Schlüssel abgezogen war, der sonst immer aufzustecken pflegte. Er legte daher sein Auge an das Schlüsselloch. Ob er vielleicht jemanden auf der Treppe oder dem Vorplatz gewahren könne, der ihn herabließe. Zu seinem Erstaunen sah er aber nicht auf die dunkle Treppe, sondern in ein helles, geräumiges Zimmer, von dessen Dasein er bisher keine Ahnung gehabt hatte. In der Mitte desselben gewahrte er einen pyramidenförmigen Schrein, der mit zwei goldschimmernden Türen verschlossen und mit wunderlicher Schnitzarbeit verziert war. Hinzelmeier wusste nicht recht, ob das enge Schlüsselloch seinen Blick verwirrte, aber es war ihm fast, als wenn die Gestalten der Schlangen und Eidechsen in der braunen Laubgirlande, welche sich an den Kanten hinunterzog, auf- und abraschelten, ja, mitunter sogar die geschmeidigen Köpfe auf den Goldgrund der Türe hinüberstreckten. Dies alles beschäftigte den Knaben so, dass er nun erst die schöne Frau Abel und ihren Eheherrn bemerkte, welche mit geneigtem Haupte vor dem Schrein niedergekniet waren. Unwillkürlich hielt er den Atem an, um nicht bemerkt zu werden, und nun hörte er die Stimmen seiner Eltern in leisem Gesange. »Rinke, ranke, Rosenschein, tu dich auf, du goldner Schrein, tu dich auf und schließ uns ein, rinke, ranke, Rosenschein.« Während des Gesanges erstarrte in dem Laubwerk das Leben des Gewürmes. Die goldenen Türen gingen langsam auf und zeigten in dem Innern des Schrankes einen kristallenen Becher, in welchem eine halb erschlossene Rose auf schlankem Schafte stand. Allmählich öffnete sich der Kelch, weiter und weiter, bis eins der schimmernden Blätter sich ablöste und zwischen die Knienden hinabfiel. Ehe es aber den Boden erreichte, zerstob es klingend in der Luft und füllte das Gemach mit rosenrotem Nebel. Ein starker Rosenduft quoll durch das Schlüsselloch. Der Knabe presste sein Auge an die Öffnung, aber er gewahrte nichts als dann und wann ein Leuchten, das in der roten Dämmerung aufbrach und wieder verschwand. Nach einer Weile hörte er Schritte an der Tür. Er wollte aufspringen, aber ein heftiger Schmerz an der Stirn raubte ihm die Besinnung. Drittes Kapitel: Die Rose. Als Hinzelmeier aus der Betäubung erwachte, lag er in seinem Bette. Frau Abel saß neben ihm und hielt seine Hand in der ihren. Sie lächelte, da er die Augen zu ihr aufschlug, und der Abglanz der Rose lag auf ihrem Antlitz. »Du hast zu viel erlauscht, um nicht noch mehr erfahren zu müssen«, sagte sie, »nur darfst du für heute dein Bett nicht verlassen. Aber währenddessen will ich dir das Geheimnis deiner Familie mitteilen. Du bist jetzt groß genug, um es zu wissen.« »Erzähle nur, Mutter«, sagte Hinzelmeier und legte den Kopf zurück in die Kissen. Und dann erzählte Frau Abel. Weit von dieser kleinen Stadt liegt der uralte Rosengarten, von dem die Sage geht, er sei am sechsten Schöpfungstage mit erschaffen worden. Innerhalb seiner Mauern stehen 1000 rote Rosenbüsche, welche nie zu blühen aufhören, und jedes Mal, wenn in unserem Geschlechte, welches in vielen Zweigen durch alle Länder der Welt verbreitet ist, ein Kind geboren wird, springt eine neue Knospe aus den Blättern. Jeder Knospe ist eine Jungfrau zur Pflegerin bestellt, welche den Garten nicht verlassen darf, bis die Rose von dem geholt worden, durch dessen Geburt sie entsprossen ist. Eine solche Rose, welche du vorhin gesehen hast, besitzt die Kraft, ihren Eigentümer zeitlebens jung und schön zu erhalten. Daher versäumt denn nicht leicht jemand, sich seine Rose zu holen. Es kommt nur darauf an, den rechten Weg zu finden, denn der Eingänge sind viele und oft wunderliche. Hier führt es durch einen dicht verwachsenen Zaun, dort durch ein schmales Winkelpförtchen. Mitunter, und Frau Abel sah ihren Eheherrn, der eben ins Zimmer trat, mit schelmischen Augen an, mitunter auch durchs Fenster. Herr Hinzelmeier lächelte und setzte sich neben das Bett seines Sohnes. Dann erzählte Frau Abel weiter. Auf diese Weise wird die größte Zahl der Jungfrauen aus ihrer Gefangenschaft erlöst und verlässt mit dem Besitzer der Rose den Garten. Auch deine Mutter war eine Rosenjungfrau und pflegte 16 Jahre lang die Rose deines Vaters. Wer aber an dem Garten vorübergeht, ohne hineinzukehren, der darf niemals dahin zurück. Nur der Rosenjungfrau ist es nach 3x3 Jahren gestattet, in die Welt hinauszugehen, um den Rosenherrn zu suchen und sich durch die Rose aus der Gefangenschaft zu erlösen. Findet sie in dieser Zeit ihn nicht, so muß sie in den Garten zurück und darf nach wiederum 3x3 Jahren noch einmal den Versuch erneuern. Aber wenige wagen den ersten, fast keine den zweiten Gang, denn die Rosenjungfrauen scheuen die Welt, und wenn sie ja in ihren weißen Gewändern hinausgehen, so gehen sie mit niedergeschlagenen Augen und zitternden Füßen, und unter 100 solcher Kühnen hat kaum eine einzige den wandernden Rosenherrn gefunden. Für diesen aber ist dann die Rose verloren, und während die Jungfrau zu ewiger Gefangenschaft zurückgegangen ist, hat auch er die Gnade seiner Geburt verscherzt und muß, wie die gewöhnlichen Menschen, kümmerlich altern und vergehen. Auch du, mein Sohn, gehörst zu den Rosenherren, und kommst du in die Welt hinaus, dann vergiss den Rosengarten nicht. Herr Hinzelmeier neigte sich zu Frau Abel und küßte ihre seidenen Haare, und dann sagte er, freundlich des Knaben andere Hand ergreifend, »Du bist jetzt groß genug. Möchtest du wohl in die Welt hinaus und eine Kunst erlernen?« »Ja«, sagte Hinzelmeier, »aber es müsste eine große Kunst sein, so eine, die sonst noch niemand hat erlernen können.« Frau Abel schüttelte sorgenvoll den Kopf. Der Vater aber sagte, »Ich will dich einem weisen Meister bringen, der viele Meilen von hier in einer großen Stadt wohnt. Da magst du dir selbst eine Kunst erwählen.« Das war Hinzelmeier zufrieden. Einige Tage darauf packte Frau Abel einen großen Koffer mit unzählig vielen Kleidern, und Hinzelmeier selber legte noch ein Rasierzeug hinein, damit er den Bart, wenn er käme, sogleich wieder abschneiden könne. Dann fuhr eines Tages der Wagen vor die Tür, und als die Mutter ihren Sohn zum Abschied umarmte, sagte sie unter Tränen zu ihm, »Vergiss die Rose nicht!« Ende von Teil 1. Gelesen von Hokus Pokus. Teil 2 von Hinzelmeier. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Hinzelmeier von Theodor Storm Teil 2 Viertes Kapitel Krahirius. Als Hinzelmeier ein Jahr bei dem weisen Meister gewesen war, schrieb er seinen Eltern, er habe sich nun eine Kunst erwählt. Er wolle den Stein der Weisen suchen. Nach 2 Jahren werde der Meister ihn lossprechen, und dann wolle er auf die Wanderschaft und nicht eher zurückkehren, als bis er den Stein gefunden habe. Dies sei eine Kunst, welche noch von niemandem erlernt worden, denn auch der Meister sei eigentlich nur ein Altgesell, da der Stein noch keineswegs von ihm gefunden sei. Als die schöne Frau Abel diesen Brief gelesen hatte, faltete sie ihre Finger ineinander und rief, »Ach, er wird nimmer in den Rosengarten kommen. Es wird ihm gehen wie unserm Nachbarn Kasperle, der vor 20 Jahren ausgezogen und nimmer wieder nach Hause gekommen ist.« Herr Hinzelmeier aber küßte seine schöne Frau und sagte, »Er musste seinen Weg gehen. Ich wollte auch einmal den Stein der Weisen suchen«, und habe stattdessen die Rose gefunden. So blieb denn Hinzelmeier bei dem weisen Meister, und allmählich ging die Zeit herum. Es war schon tief in der Nacht. Hinzelmeier saß vor einer qualmenden Lampe über einen Folianten gebückt. Aber es wollte ihm heute nicht gelingen. Er fühlte es in seinen Adern klopfen und gären. Es überfiel ihn eine Angst, als könne ihm auf immer das Verständnis für die tiefe Weisheit der Formeln und Sprüche verloren gehen, welche das alte Buch bewahrte. Mitunter wandte er sein blasses Gesicht ins Zimmer zurück und starrte gedankenlos in den Winkel, wo die grämliche Gestalt seines Meisters vor einem niedrigen Herde zwischen glühenden Kolben und Tiegeln hantierte. Mitunter, wenn die Fledermäuse an den Scheiben vorüberstrichen, sah er verlangend in die Mondnacht hinaus, die wie ein Zauber draußen über den Feldern lag. Neben dem Meister kauerte die Kräuterfrau am Boden. Sie hatte den grauen Hauskater auf dem Schoß und stäubte ihm sanft die Funken aus dem Pelz. Manchmal, wenn es so recht behaglich knisterte und das Tier vor angenehmem Grausen maunzte, langte der Meister liebkosend nach ihm zurück und sagte hustend, »Die Katze ist die Genossin des Weisen.« Plötzlich scholl von draußen her, von der First des Daches, das unter dem Fenster lag, ein langgezogener, sehnsüchtiger Laut, wie dessen von allen Tieren nur die Katze und nur im Lenze mächtig ist. Der Kater richtete sich auf und krallte seine Klauen in die Schürze des alten Weibes. Noch einmal rief es draußen. Da sprang das Tier mit einem derben Satz auf den Fußboden und über Hinzelmeiers Schultern durch die Scheiben ins Freie, daß die Glasscherben klingend hinterdrein stoben. Ein süßer Primelduft strich mit dem Zug ins Zimmer. Hinzelmeier sprang empor. »Es ist Frühling, Meister«, rief er, und warf seinen Stuhl zurück. Der Alte senkte seine Nase noch tiefer in den Tiegel. Hinzelmeier ging auf ihn zu und packte ihn an der Schulter. »Hört ihr's nicht, Meister?« Der Meister griff sich an den grau gemischten Bart und stierte den Jungen blöd durch seine grüne Brille an. »Das Eis bricht!« rief Hinzelmeier. »Es läutet in der Luft!« Der Meister faßte ihn ums Handgelenk und begann, die Pulsschläge zu zählen. 96, sagte er bedenklich. Aber Hinzelmeier achtete dessen nicht, sondern verlangte seinen Abschied, und noch in derselben Stunde. Da hieß der Meister ihn Stab und Ranzen nehmen und trat mit ihm vor die Haustür, von wo sie weit ins Land hineinsehen konnten. Die unabsehbare Ebene lag im klaren Mondenlicht zu ihren Füßen. Hier standen sie still. Das Antlitz des Meisters war gefurcht von 1000 Runzeln. Sein Rücken war gebeugt, Sein Bart hing tief über seinen braunen Talar hinab. Er sah unsäglich alt aus. Auch Hinzelmeiers Gesicht war blass, aber seine Augen leuchteten. »Deine Zeit ist um«, sprach der Meister zu ihm. »Knie nieder, damit du losgesprochen werdest.« Dann zog er ein weißes Stäbchen aus dem Ärmel, und dem Knienden dreimal damit den Nacken berührend, sprach er, »Das Wort ist gegeben unter die Geister. Ruf es ins Leben, so bist du der Meister. Vorhanden ist es in keinem Reich. Es ist ein Name, ein Dunst. Finden und schaffen zugleich, das ist die Kunst.« Dann hieß er ihn aufstehen. Ein Frösteln durchfuhr den Jüngling, als er in das greise, feierliche Angesicht des Meisters blickte. Er nahm Stab und Ranzen vom Boden und wollte von dannen gehen. Aber der Meister rief, »Vergiss den Raben nicht!« Er griff mit der hageren Faust in seinen Bart und riss ein schwarzes Haar heraus. Das blies er durch die Finger. Da schwang es sich als Rabe in die Luft. Nun schwenkte er den Stab im Kreise um sein Haupt, und wie er schwenkte, flog der Rabe. Dann streckte er den Arm aus, und der Vogel setzte sich auf seine Faust. Hierauf hob er die grüne Brille von seiner Nase, und während er sie auf des Rabenschnabel klemmte, sprach er, »Wege sollst du weisen, Krahirius sollst du heißen.« Da schrie der Rabe, »Krahira! Krahira!« und hüpfte mit aufgespreizten Flügeln auf Hinzelmeiers Schulter. Der Meister aber sprach zu diesem, »Wanderspruch und Wanderbuch hast du nun, und nun genug.« Dann wies er mit dem Finger in das Tal hinab, wo der unendliche Weg über die Ebene lief, und während Hinzelmeier, mit dem Reisehute grüßend, in die Frühlingsnacht hinausging, schwang Krahirius sich auf und flog zu seinen Häupten. Fünftes Kapitel: Der Eingang zum Rosengarten. Die Sonne stand schon hoch am Himmel. Hinzelmeier hatte einen Richtweg über ein Feld mit grüner Wintersaat eingeschlagen, das sich unabsehbar vor ihm ausdehnte. Zu Ende desselben führte der Steig durch eine Öffnung des Walles auf einen geräumigen Platz hinaus, und Hinzelmeier stand vor dem Gebäude eines großen Bauernhofes. Es hatte zuvor geregnet, nun dampften die Strohdächer in der herben Frühlingssonne. Er stieß seinen Wanderstab in den Boden und blickte zum First des Wohnhauses hinauf, wo ein Volk von Sperlingen sein Wesen trieb. Plötzlich sah er aus einem der beiden weißen Schornsteine eine glänzende Scheibe in die Luft steigen, sich langsam im Sonnenscheine wenden und darauf wieder in den Schornstein hinabfallen. Hinzelmeier zog seine Taschenuhr hervor. »Es ist Mittag«, sagte er, »sie backen Eierkuchen.« Ein lieblicher Duft verbreitete sich, und wieder stieg ein Eierkuchen in den Sonnenschein hinauf und sank nach einer kurzen Weile in den Schornstein zurück. Der Hunger meldete sich. Hinzelmeier trat ins Haus und gelangte über einen breiten Flur in eine hohe, geräumige Küche, wie solche in größeren Gehöften zu sein pflegen. Am Herde, auf dem ein helles Reisigfeuer brannte, stand eine stämmige Bäuerin und tat den Teig in die zischende Pfanne. Krahirius, der lautlos hinterdrein geflogen war, setzte sich auf den Herdmantel, während Hinzelmeier fragte, ob er für Geld und gute Worte eine Mahlzeit hier bekommen könne. »Hier ist kein Wirtshaus«, sagte die Frau und schwang ihre Pfanne, daß der Eierkuchen prasselnd in den schwarzen Schlot hinauffuhr und erst nach einer Weile mit der Oberseite in die Pfanne zurückklatschte. Hinzelmeier griff nach seinem Stecken, den er beim Eintritt an die Tür gestellt hatte. Allein die Alte fuhr mit der Gabel in den Eierkuchen und stülpte ihn rasch auf eine Schüssel. »Nun, nun«, sagte sie, »so war es nicht gemeint. Setz er sich nur, hier ist just einer fertig.« Dann schob sie ihm einen hölzernen Stuhl an den Küchentisch und setzte den dampfenden Kuchen nebst Brot und einem Kruge jungen Landweins vor ihn hin. Das ließ Hinzelmeier sich gefallen und hatte bald die derbe Speise und ein gut Teil des festen Roggenbrots verzehrt. Dann setzte er den Krug an den Mund und tat einen herzhaften Zug auf die Gesundheit der Alten und dann zu seiner eigenen Gesundheit noch manchen anderen hinterher. Das machte ihn so vergnügt, dass er ganz wie von selber zu singen anhub. »Er ist ja ein lustiger Mensch«, rief die Alte von ihrem Herd hinüber. Hinzelmeier nickte. Ihm fielen auf einmal alle Lieder ein, die er vor Zeiten im elterlichen Haus von seiner schönen Mutter gehört hatte. Nun sang er sie, eines nach dem anderen. »Das macht, es hat die Nachtigall die ganze Nacht gesungen. Da sind von ihrem süßen Schall, da sind von Hall und Widerhall die Rosen aufgesprungen. Sie war doch sonst ein wildes Blut, nun geht sie tief in Sinnen, trägt in der Hand den Sommerhut und duldet still der Sonne Glut und weiß nicht, was beginnen. Das macht, es hat die Nachtigall die ganze Nacht gesungen.« Da wurde in der Wand dem Herde gegenüber unter den Reihen der blanken Zinnteller ein Scheibenfensterchen zurückgezogen und ein schönes blondes Mädchen, es mochte des Hauswirts Tochter sein, steckte neugierig den Kopf in die Küche. Hinzelmeier, der das Klirren der Fensterscheibe vernommen hatte, hörte auf zu singen und ließ seine Augen an den Wänden der Küche umherwandern. Über das Butterfass und die blanken Käsekessel und über den breiten Rücken der Alten bis an das offene Scheibenfensterchen, wo sie an zwei anderen jungen Augen hängen blieben. Das Mädchen wurde ganz rot. »Er singt schön«, sagte sie endlich. »Es kam mir nur so«, erwiderte Hinzelmeier, »ich singe sonst gar nicht.« Dann schwiegen sie beide eine Weile, und man hörte nur das Zischen der Pfanne und das Prasseln der Eierkuchen. »Der Kaspar singt auch schön«, hub das Mädchen wieder an. »Freilich wohl«, meinte Hinzelmeier. »Ja«, sagte das Mädchen, »aber so schön wie er macht er's doch nicht. Wo hat er denn das schöne Lied her?« Hinzelmeier antwortete nicht darauf, sondern trat auf einen umgestürzten Zuber, der unter dem Scheibenfenster stand, und sah an dem Mädchen vorbei in die Kammer. Drinnen war voller Sonnenschein. Auf den roten Fliesen der Diele lagen die Schatten von Nelken und Rosenstöcken, welche seitwärts vor einem Fenster stehen mochten. Plötzlich wurde im Hintergrund der Kammer eine Tür aufgerissen. Der Frühlingswind brauste herein und riss dem Mädchen ein blauseidenes Band von der Riegelhaube. Dann fuhr er durchs Scheibenfenster und trieb seine Beute kreiselnd in der Küche umher. Hinzelmeier aber warf seinen Hut danach und fing es wie einen Sommervogel. Das Fenster war ein wenig hoch. Er wollte es dem Mädchen hinauflangen, sie bückte sich zu ihm heraus. Da fuhren beide mit den Köpfen aneinander, dass es krachte. Das Mädchen schrie, die Zinnteller klirrten, Hinzelmeier wurde ganz konfus. »Er hat einen gar wackeren Kopf«, sagte das Mädchen und wischte sich mit ihrer Hand die Tränen von den Wangen. Als aber Hinzelmeier sich das Haar aus der Stirn strich und ihr herzhaft ins Gesicht schaute, da schlug sie die Augen nieder und fragte, »Er hat sich doch kein Leid getan?« Hinzelmeier lachte. »Nein, Jungfer«, rief er, »er wußte selbst nicht, wie es ihm auf einmal einfallen mußte. Nimm sie mir's nicht übel, aber sie hat gewiß schon einen Schatz.« Sie setzte die Faust unters Kinn und wollte ihn trotzig ansehen, aber ihre Augen blieben an den seinen hängen. »Er faselt wohl«, sagte sie leise. Hinzelmeier schüttelte den Kopf. Es wurde ganz still zwischen den beiden. »Jungfer«, sagte nach einer Weile Hinzelmeier, Ich möchte ihr das Band in die Kammer bringen.« Das Mädchen nickte. »Wo geht denn aber der Weg?« Es klang ihm in den Ohren. Mitunter auch durchs Fenster. Das war die Stimme seiner Mutter. Er sah sie an seinem Bette sitzen. Er sah sie lächeln. Es war ihm plötzlich, als stehe er in einem rosenroten Nebel, der aus dem offenen Scheibenfenster in die Küche hereinzog. Er trat wieder auf den Zuber und legte seine Hände um den Nacken des Mädchens. Da sah er durch die offene Kammertür in einen Garten. Darinnen standen die blühenden Rosenbüsche wie ein rotes Meer, und in der Ferne sangen kristallene Mädchenstimmen: »Rinke, ranke, Rosenschein, tu dich auf und lass uns ein.« Hinzelmeier drängte das Mädchen sanft in die Kammer zurück und stemmte die Hände auf das Fensterbrett, um sich mit einem Satz hineinzuschwingen. Da hörte er es »Krahira, Krahira« über seinem Kopf schwirren, und ehe er sich's versah, ließ der Rabe die grüne Brille aus der Luft und gerade auf seine Nase fallen. Nur wie im Traume sah er noch das Mädchen die Arme nach ihm ausstrecken. Dann aber war auf einmal alles vor seinen Augen verschwunden. Aber in weiter Ferne sah er durch die grünen Gläser eine dunkle Gestalt in einem tiefen Felsenkessel sitzen, welche mit einem Stemmeisen eifrig in den Grund zu bohren schien. Sechstes Kapitel: Ein Meisterschuss. »Der sucht den Stein der Weisen«, dachte Hinzelmeier, und seine Wangen begannen zu brennen. Er schritt wacker auf die Erscheinung los, aber es war weiter, als es durch die Brillengläser aussah. Er rief dem Raben, der mußte mit seinen Flügeln ihm die Schläfen fächeln. Erst nach Stunden hatte er den Grund der Schlucht erreicht. Nun sah er eine schwarze, raue Gestalt vor sich, die hatte zwei Hörner an der Stirn und einen langen Schwanz. Den ließ sie hinter sich über das Gestein hinabhängen. Bei Hinzelmeiers Ankunft nahm sie das Stemmeisen zwischen die Zähne und grüßte ihn mit dem verbindlichsten Kopfnicken, während sie mit der Schwanzquaste den Bodenstaub zusammenfegte. Hinzelmeier wurde fast um die Anrede verlegen, deshalb nickte er jedes Mal mit gleicher Verbindlichkeit wieder, so daß also diese Komplimente von beiden Seiten eine Zeitlang fortdauerten. Endlich sagte der andere: »Sie kennen mich wohl nicht?« »Nein«, sagte Hinzelmeier, »sind Sie vielleicht ein Pumpenmeister?« »Ja«, sagte der andere, »so etwas Ähnliches. Ich bin der Teufel.« Das wollte Hinzelmeier nicht glauben, aber der Teufel sah ihn mit zwei solchen Eulenaugen an, dass er am Ende gründlich überzeugt wurde und ganz bescheiden sagte: »Dürfte ich mir die Frage erlauben, ob Sie mit diesem ungeheuren Locher ein physikalisches Experiment beabsichtigen?« »Kennen Sie die Ultima Ratio Regum?« fragte der Teufel. »Nein«, sagte Hinzelmeier, »die Ratio Regum hat nichts mit meiner Kunst zu schaffen.« Der Teufel kratzte sich mit dem Pferdefuß hinter den Ohren und sagte dann, einen überlegenen Ton annehmend: »Mein Kind, weißt du, was eine Kanone ist?« »Freilich«, sagte Hinzelmeier lächelnd, denn das ganze hölzerne Arsenal aus seiner Knabenzeit sah er plötzlich im Geiste vor sich aufgepflanzt. Der Teufel klatschte vor Vergnügen mit seinem Schwanz auf den Felsen. 3 Pfund Schießpulver, ein Fünkchen Höllenfeuer dazu, dann...« Hier steckte er die eine Tatze in das Bohrloch, und indem er die andere auf Hinzelmeiers Schulter legte, sagte er vertraulich: »Die Welt ist unregierbar geworden. Ich will sie in die Luft sprengen.« »Alle Wetter«, schrie Hinzelmeier, »das ist ja aber eine Radikalkur, eine wahre Pferdekur.« »Ja«, sagte der Teufel, »Ultima Ratio Regum. Versichere Sie, es gehört eine übermenschlich gute Natur dazu, um so etwas auszuhalten. Aber nun entschuldigen Sie ein Weilchen, ich muss ein wenig inspizieren.« Mit diesen Worten zog er den Schwanz zwischen die Schenkel und sprang in das Bohrloch hinab. Da überfiel den Hinzelmeier auf einmal eine ganz übernatürliche Courage, so daß er bei sich beschloß, den Teufel aus der Welt zu schießen. Mit fester Hand zog er seine Zunderbüchse aus der Tasche, pickte Feuer und warf es in das Bohrloch. Dann zählte er. Ein, zwei, aber er hatte noch nicht drei gezählt, so entlud sich diese grundlose Pistole ihres Schusses samt ihrer Vorladung. Die Erde machte einen fürchterlichen Seitensprung durch den Himmel. Hinzelmeier stürzte in die Knie. Der Teufel aber flog wie eine Bombe durch die Luft, von einem Planetensystem in das andere, wo ihn die Anziehungskraft unserer Himmelskörper nicht mehr erreichen konnte. Hinzelmeier blickte ihm eine Weile nach. Als er aber immer weiter und weiter flog und gar nicht damit aufhören wollte, so gingen ihm endlich die Augen über. Sobald aber die Erde sich insoweit beruhigt hatte, daß mit zwei Beinen wieder auf ihr zu stehen war, sprang er auf und blickte um sich her. Zu seinen Füßen gähnte ihn der schwarze, ausgebrannte Mörser an. Von Zeit zu Zeit quoll eine Wolke braunen Rauchs heraus und zog sich träge an den Felsen hin. Aber schon brach die Sonne durch den Dunst und vergoldete überall die Spitzen des Gesteines. Da nahm Hinzelmeier seine Tabakspfeife aus der Tasche, und die blauen Wolken vor sich hinblasend, rief er triumphierend: »Den Stein des Anstoßes habe ich aus der Welt geschossen. Wohlan, der Stein der Weisen kann mir nicht entgehen.« Dann setzte er seine Wanderung fort, und Krahirus flog zu seinen Häupten. Ende von Teil 2. Gelesen von Hokus Pokus. Teil 3 von Hinzelmeier. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Hinzelmeier von Theodor Storm. Teil 3. Siebentes Kapitel. Die Rosenjungfrau. Aber er wanderte hin und her, kreuz und quer, er wurde müder und müder, sein Rücken wurde gekrümmt, aber immer fand er doch den Stein der Weisen nicht. So waren 9 Jahre hingegangen, als er eines Abends in ein Wirtshaus einkehrte, welches am Eingang einer großen Stadt gelegen war. Krahirius nahm sich mit der Klaue die Brille herunter und putzte sie an seinen Flügeln. Dann setzte er sie wieder auf und hüpfte in die Küche. Als die Hausleute ihn sahen, lachten sie über seine Brille und nannten ihn »Herr Professor« und warfen ihm die fettesten Bissen vor. »Wenn ihr der Herr des Vogels seid«, sagte der Wirt zu Hinzelmeier, »so ist nach euch gefragt worden.« »Freilich bin ich das«, sagte Hinzelmeier. »Wie heißt ihr denn?« »Ich heiße Hinzelmeier.« »Ei, ei«, sagte der Wirt, »euren Herrn Sohn, den Gemahl der schönen Frau Abel, den kenne ich recht wohl.« »Das ist mein Vater«, sagte Hinzelmeier verdrießlich, »und die schöne Frau Abel ist meine Mutter.« Da lachten die Leute und sagten, der Herr sei außerordentlich spaßhaft. Hinzelmeier aber sah vor Zorn in einen blanken Kessel. Da starrte ihm ein grämliches Angesicht entgegen, voll Runzeln und Hahnenpfötchen, und er gewahrte nun wohl, daß er abscheulich alt geworden sei. »Ja, ja«, rief er und schüttelte sich, als gelte es, aus einem schweren Traum zu kommen. »Wo war es doch? Ich war ja dicht davor.« Dann erkundigte er sich bei dem Wirt, wer nach ihm gefragt habe. »Es war nur eine arme Dirne«, sagte der Wirt. »Sie trug ein weißes Kleid und ging mit nackten Füßen.« »Das war die Rosenjungfrau«, rief Hinzelmeier. »Ja«, antwortete der Wirt, »ein Sträußermädel mag es wohl sein. Sie hatte aber nur noch eine Rose in ihrem Körbchen.« »Wohin ist sie gegangen?« rief Hinzelmeier. »Wenn ihr sie sprechen müsst«, sagte der Wirt, »so werdet ihr sie schon in der Stadt an einer Straßenecke finden können.« Als Hinzelmeier das gehört hatte, schritt er eilig zum Haus hinaus und in die Stadt hinein. Graherius, die Brille auf dem Schnabel, flog krächzend hinterher. Es ging aus einer Straße in die andere, und an allen Ecksteinen standen Blumenmädchen. Aber sie trugen plumpe Schnallenschuhe und boten schreiend ihre Ware feil. Das waren keine Rosenjungfrauen. Endlich, als schon die Sonne hinter den Häusern hinab war, gelangte Hinzelmeier an ein altes Haus, aus dessen offener Türe ein zartes Leuchten auf die dämmerige Gasse hinausdrang. Graherius warf den Kopf zurück und schlug ängstlich mit den Flügeln. Hinzelmeier aber achtete dessen nicht und trat über die Schwelle in einen weiten Hausflur, der von rotem Schimmer erfüllt war. Tief im Hintergrunde, auf der untersten Stufe einer Wendeltreppe, sah er ein blasses Mädchen sitzen. In einem Körbchen, das sie auf ihrem Schoße hielt, lag eine rote Rose, aus deren Kelch das zarte Licht hervorbrach. Das Mädchen schien ermüdet, denn sie setzte eben die Lippen von einem irdenen Wasserkrug, der ihr von einem kleinen Knaben mit beiden Händen vorgehalten wurde. Ein großer Hund, der neben ihr an der Treppe lag und wie das Kind hier zum Hause zu gehören schien, legte den Kopf auf ihr weißes Gewand und leckte ihre nackten Füße. »Das ist sie«, sagte Hinzelmeier, und seine Schritte wurden unsicher vor Hoffen und Erwarten. Und als die Jungfrau nun ihr Antlitz gegen ihn erhob, da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen, und er erkannte mit einem Mal das Mädchen aus der Bauernküche. Nur trug sie heute nicht das bunte Mieder, und das Rot auf ihren Wangen war nur der Abglanz von dem Rosenlichte. »O du«, rief Hinzelmeier, »nun wird noch alles, alles gut.« Sie streckte die Arme nach ihm aus. Sie wollte lächeln, aber die Tränen sprangen ihr in die Augen. »Wo ist er denn so lange in der Welt umhergelaufen?« sagte sie. Als er nun in ihre Augen sah, da erschrak er vor lauter Freude, denn dort stand sein eigenes Bild. Aber kein Bild, wie es ihm kurz vorher aus dem kupfernen Kessel angeglotzt hatte. Nein, ein Gesicht so jung und frisch und lustig, dass er laut aufjauchzen musste, er hätte es um alle Welt nicht lassen können. Da quoll von der Straße her ein Menschenschwarm ins Haus, schreiend und mit den Händen fechtend. »Hier steht der Herr des Vogels«, rief ein untersetztes Männlein. Dann drangen alle auf Hinzelmeier ein. Dieser fasste die Hand des Mädchens und fragte, »Was ist es mit dem Raben?« »Was ist es wohl?« sagte der Dicke. »Dem Herrn Bürgermeister hat er die Perücke gestohlen.« »Ja, ja«, riefen alle, »und nun sitzt er draußen auf der Dachrinne, das Ungetüm, und hat die Perücke in der Klaue und glotzt ihre Wohlweisheit durch seine grünen Brillengläser an.« Hinzelmeier wollte reden, aber sie nahmen ihn in ihre Mitte und schoben ihn gegen die Türe. Mit Schrecken fühlte er die Hand der Rosenjungfrau aus der seinigen gleiten. So kam er auf die Straße. Droben auf der Dachrinne des Hauses saß noch immer der Rabe und sah mit seinen schwarzen Augen lauernd auf die aus dem Hause kommenden hinab. Plötzlich öffnete er die Klaue, und während die Bürger mit Stöcken und Regenschirmen nach der Perücke ihres Bürgermeisters in der Luft herumlangten, hörte Hinzelmeier es »Krahira! Krahira!« über seinem Haupte schwirren, und in demselben Augenblick saß auch die grüne Brille schon auf seiner Nase. Da war auf einmal die Stadt vor seinen Augen verschwunden, aber durch die Brillengläser sah er zu seinen Füßen ein grünes Tal mit Meierhöfen und Dörfern. Sonnenbeschienene Wiesen zogen sich ringsumher, auf welchen barfüßige Dirnen mit blanken Milcheimern durch das Gras schritten, während in weiterer Entfernung von den Dörfern junge Kerle die Sense schwangen. Was aber Hinzelmeiers Auge fesselte, war die Gestalt eines Menschen in rot und weißer Bluse, mit einer spitzen Kappe auf dem Kopfe, welcher inmitten einer Wiese mit auf den Knien gestützten Armen in nachdenklicher Stellung auf einem Steine zu sitzen schien. Achtes Kapitel. Nachbars Kasperle. Da dachte Hinzelmeier, das ist der Stein der Weisen, und ging geradewegs auf ihn zu. Der Mensch aber beharrte in seiner nachdenklichen Stellung, nur daß er zu Hinzelmeiers Erstaunen seine große Nase wie Gummielastikum über das Kinn herabzog. »Ei, lieber Herr, was treibt ihr denn da?« rief Hinzelmeier. »Das weiß ich nicht«, sagte der Mann, »aber ich habe da eine verwünschte Glocke an der Mütze, die mich abscheulich im Denken stört.« »Warum zupft ihr euch aber so entsetzlich an der Nase?« »Oh«, sagte der Mensch und ließ den Nasenzipfel fahren, daß er mit einem Klaps wieder in seine alte Form zurückschnellte. »Da bitte ich um Entschuldigung, aber ich leide oftmals an Gedanken, denn ich suche den Stein der Weisen.« »Mein Gott«, sagte Hinzelmeier, »da seid ihr wohl gar des Nachbars Kasperle, der gar nicht wieder nach Hause gekommen ist?« »Ja«, sagte der Mensch und reichte Hinzelmeier die Hand, »der bin ich.« »Und ich bin Nachbars Hinzelmeier«, sagte dieser, »und suche auch den Stein der Weisen.« Hierauf reichten sie sich noch einmal die Hände und kreuzten dabei die Finger auf eine Weise, woran sie sich gegenseitig als Eingeweihte erkannten. Dann sagte Kasperle, »Ich suche den Stein der Weisen jetzt nicht mehr.« »Da reist ihr vielleicht nach dem Rosengarten?« rief Hinzelmeier. »Nein«, sagte Kasperle, »ich suche den Stein nicht mehr, aber ich habe ihn bereits gefunden.« Da verstummte Hinzelmeier eine Zeit lang. Endlich faltete er andächtig die Hände und sagte feierlich, »Es musste schon so kommen. Ich wusste es wohl, denn ich habe vor 9 Jahren den Teufel aus der Welt geschossen.« »Das muß sein Sohn gewesen sein«, sagte der andere. »Dem alten Teufel bin ich noch vorgestern begegnet.« »Nein«, sagte Hinzelmeier, »es war der alte Teufel, denn er hatte Hörner vor der Stirn und einen Schwanz mit schwarzer Quaste. Aber erzählt mir doch, wie ihr den Stein gefunden habt.« »Das ist einfach«, sagte Kasperle. »Dort unten im Dorfe wohnen lauter dumme Leute, die nur mit Schafen und Rindvieh verkehren. Sie wussten nicht, welchen Schatz sie besaßen. Da habe ich ihn in einem alten Keller gefunden und mit 3 Sechslingen das Pfund bezahlt. Nun denke ich bereits seit gestern darüber nach, wozu er nütze sei, und hätte es vermutlich schon gefunden, wenn mich die verwünschte Glocke nicht dabei gestört hätte.« »Lieber Herr Kollege«, sagte Hinzelmeier, »das ist eine höchst kritische Frage, woran vor euch wohl noch kein Mensch gedacht hat. Aber wo habt ihr denn den Stein?« »Ich sitze darauf«, sagte Kasperle und zeigte aufstehend Hinzelmeier den runden, wachsgelben Körper, worauf er bisher gesessen hatte. »Ja«, sagte Hinzelmeier, »es ist kein Zweifel, ihr habt ihn wirklich gefunden. Aber nun lasst uns bedenken, wozu er nütze sei.« Damit setzten sie sich einander gegenüber auf den Boden, indem sie den Stein zwischen sich nahmen und die Ellbogen auf ihre Knie stützten. So saßen sie und saßen sie. Die Sonne ging unter, der Mond ging auf, und noch immer hatten sie nichts gefunden. Mitunter fragte der eine, »Habt ihr's?« Aber der andere schüttelte immer mit dem Kopfe und sagte, »Nein, ich nicht. Habt ihr's?« Und dann antwortete der andere, »Ich auch nicht.« Graherius ging ganz vergnügt im Grase auf und nieder und fing sich Frösche. Kasperle zupfte sich schon wieder an seiner schönen großen Nase. Da ging der Mond unter und die Sonne kam herauf. Und Hinzelmeier fragte wieder, »Habt ihr's?« Und Kasperle schüttelte wieder den Kopf und sagte, »Nein, ich nicht. Habt ihr's?« Und Hinzelmeier antwortete trübselig, »Ich auch nicht.« Dann dachten sie wieder eine ganze Weile nach. Endlich sagte Hinzelmeier, »So müssen wir erst die Brille polieren, dann werden wir hernach schon sehen, wozu er nütze sei.« Und kaum hatte Hinzelmeier seine Brille abgenommen, so ließ er sie vor Erstaunen ins Gras fallen und rief, »Ich hab es, Herr Kollege, man muss ihn essen. Nehmt nur gefälligst die Brille von eurer schönen Nase.« Da nahm auch Kasperle die Brille herunter, und nachdem er seinen Stein eine Weile betrachtet hatte, sagte er, »Dieses ist ein sogenannter Leberkäse und muß mit des Himmels Hülfe gegessen werden. Bedienen Sie sich, Herr Kollege.« Nun zogen beide ihre Messer aus der Tasche und hieben wacker in den Käse ein. Graherius kam herbeigeflogen, und nachdem er die Brille aus dem Grase aufgesammelt und über seinen Schnabel geklemmt hatte, setzte er sich gemächlich zwischen die Essenden und schnappte nach den Rinden. »Ich weiß nicht«, sagte Hinzelmeier, nachdem der Käse verzehrt war, »mir ist unmaßgeblich zumute, als wäre ich dem Stein der Weisen um ein erkleckliches näher gerückt.« »Wertester Herr Kollege«, erwiderte Kasperle, »ihr sprecht mir aus meiner Seele. So lasst uns denn ungesäumt unsere Wanderung fortsetzen.« Nach diesen Worten umarmten sie sich. Kasperle ging nach Westen, Hinzelmeier nach Osten, und zu seinen Häupten, die Brille auf dem Schnabel, flog Graherius. Neuntes Kapitel: Der Stein der Weisen. Aber er wanderte hin und her, kreuz und quer, sein Haar ergraute, seine Beine wurden wankend, am Stabe ging er von Land zu Land, und immer fand er doch den Stein der Weisen nicht. So waren noch einmal 9 Jahre vergangen, als er eines Abends, wie er es jeden Abend zu tun pflegte, in ein Wirtshaus trat. Graherius putzte wie gewöhnlich seine Brille und hüpfte dann in die Küche, um sich sein Abendbrot zu betteln. Hinzelmeier trat in die Stube und lehnte seinen Stab an die Kachelofenecke, dann setzte er sich still und müde in den großen Lehnstuhl. Der Wirt stellte einen Krug Wein vor ihm hin und sagte freundlich, »Ihr scheint müde, lieber Herr. Trinket nur, das wird euch stärken.« »Ja«, sagte Hinzelmeier und fasste den Krug mit beiden Händen. »Sehr müde. Ich bin lange gewandert, sehr lange.« Dann schloss er die Augen und tat einen durstigen Zug aus dem Weinkruge. »Wenn ihr der Herr des Vogels seid, so glaube ich fast, es ist nach euch gefragt worden«, sagte der Wirt. »Wie heißt ihr denn, lieber Herr?« »Ich heiße Hinzelmeier.« »Nun«, sagte der Wirt, »euren Enkel, den Gemahl der schönen Frau Abel, den kenne ich recht wohl.« »Das ist mein Vater«, sagte Hinzelmeier, »und die schöne Frau Abel ist meine Mutter.« Der Wirt zuckte mit den Achseln, und indem er sich nach seiner Schenke wandte, sagte er bei sich selbst, »Der arme alte Mann ist kindisch geworden.« Hinzelmeier ließ den Kopf auf seine Brust sinken und erkundigte sich, wer nach ihm gefragt habe. »Es war nur eine arme Dirne«, sagte der Wirt. »Sie trug ein weißes Kleid und ging mit nackten Füßen.« Da lächelte Hinzelmeier und sagte leise, »Das war die Rosenjungfrau. Nun wird es bald besser werden. Wohin ist sie gegangen?« »Es schien ein Blumenmädchen zu sein«, sagte der Wirt. »Wenn ihr sie sprechen wollt, ihr werdet sie leicht an den Straßenecken finden können.« »Ich muß ein Weilchen schlafen«, sagte Hinzelmeier. »Gebt mir eine Kammer, und wenn der Hahn kräht, dann klopft an meine Tür.« Nun gab der Wirt ihm eine Kammer, und Hinzelmeier legte sich zur Ruhe. Er träumte von seiner schönen Mutter. Er lächelte. Sie sprach im Traume zu ihm. Da flog Graherius durch das offene Fenster und setzte sich zu Häupten auf das Bett. Er sträubte seine schwarzen Federn und hackte mit seiner Klaue sich die Brille von dem Schnabel. Dann stand er unbeweglich auf einem Bein und sah auf den Schlafenden hinunter. Der träumte weiter, und seine schöne Mutter sprach zu ihm: »Vergiss die Rose nicht!« Der Schlafende nickte leise mit dem Kopfe. Der Rabe aber öffnete die Klaue und ließ die Brille auf seine Nase fallen. Da verwandelten sich seine Träume, seine eingefallenen Wangen begannen zu zucken, er streckte sich lang aus und stöhnte. So kam die Nacht. Als im Zwielicht der Hahn gekräht hatte, klopfte der Wirt an die Kammertür. Graherius reckte die Flügel und zupfte seinen Federbalg zurecht. Dann schrie er: »Krahira! Krahira!« Hinzelmeier richtete sich mühsam auf und starrte um sich her. Da sah er durch die Brille, die noch auf seiner Nase saß, zur Kammertür hinaus, über ein weites, ödes Feld. Dann weiterhin auf einen mählich ansteigenden Hügel. Auf diesem, unter dem Rumpfe einer alten Weide, lag ein grauer, flacher Stein. Die Gegend war einsam, kein Mensch war zu sehen. »Das ist der Stein der Weisen«, sagte Hinzelmeier zu sich selber. »Endlich, endlich wird er dennoch mein werden.« Hastig warf er seine Kleider über, nahm Stab und Ranzen und schritt zur Tür hinaus. Graherius flog zu seinen Häupten, knappte mit dem Schnabel und schlug beim Fliegen Purzelbäume in der Luft. So wanderten sie viele Stunden. Endlich schienen sie ihrem Ziel näher zu kommen. Aber Hinzelmeier war ermüdet. Seine Brust keuchte, der Schweiß drohf von seinen weißen Haaren. Er stand still und stützte sich auf seinen Stab. Da kam aus der Ferne, hinter ihm, ganz aus der Ferne, fast wie ein Traum, ein Gesang zu ihm herüber. »Rinke, ranke, Rosenschein, lass ihn nicht allein, allein, halt ihn fest und hol ihn ein, rinke, ranke, Rosenschein.« Das spann sich wie ein goldenes Netz um ihn her. Er ließ den Kopf auf seine Brust sinken. Aber Graherius schrie: »Krahira! Krahira!« Da war das Lied verschollen, und als Hinzelmeier die Augen wieder aufschlug, stand er am Fuße des Hügels. »Nur eine kleine Weile noch«, sagte er zu sich selber und ließ noch einmal seine müden Füße wandern. Als er aber den großen, breiten Stein allmählich in der Nähe sah, da dachte er: »Den wirst du nimmer heben.« Endlich hatten sie die Höhe erreicht. Graherius flog voran mit ausgebreiteten Schwingen und ließ sich auf dem Baumstamm nieder. Hinzelmeier wankte zitternd hinterher. Als er aber den Baum erreicht hatte, brach er zusammen. Der Wanderstab glitt aus seiner Hand, sein Kopf sank auf den Stein zurück. Doch in demselben Augenblick fiel auch die Brille von seiner Nase. Da sah er tief am Horizonte, am Rande der öden Ebene, die er durchwandert hatte, die weiße Gestalt der Rosenjungfrau. Noch einmal hörte er aus weiter Ferne: »Rinke, ranke, Rosenschein.« Er wollte aufstehen, aber er vermochte es nicht mehr. Er streckte seine Arme aus, aber ein Frösteln lief über seine Glieder. Der Himmel wurde grau und grauer. Der Schnee fing an zu fallen, Flocke um Flocke. Es schimmerte und schwirrte und zog weiße Schleier zwischen ihm und der fernen, nebelhaften Gestalt. Er ließ die Arme fallen, seine Augen sanken, sein Atem hörte auf. Auf dem Weidenstumpf zu seinen Häupten steckte der Rabe den Schnabel zum Schlafen in seine Flügeldecken. Der Schnee fiel über sie beide. Die Nacht kam, und nach der Nacht kam der Morgen, und mit dem Morgen kam die Sonne, die schmolz den Schnee hinweg, und mit der Sonne kam die Rosenjungfrau, die löste ihre Flechten und kniete neben dem Toten, daß die blonden Haare sein bleiches Antlitz ganz bedeckten, und weinte, bis der Tag verging. Als aber die Sonne erlosch, gurrte der Rabe im Schlaf und rauschte mit den Federn. Da richtete die zarte Gestalt der Jungfrau sich vom Boden auf. Mit ihrer weißen Hand ergriff sie den Raben bei den Flügeln und schleuderte ihn in die Luft, daß er krächzend in den grauen Himmel hineinflog. Sie pflanzte die rote Rose an den Stein und sang dazu: »Nun streckt die Würzlein tief hinab, nun wirft die Blättlein übers Grab, und singt der Wind im Abendschein, dann sprich auch du ein Wort darein, mit Rinke, Ranke, Rosenschein.« Dann zerriss sie ihr weißes Kleid vom Saum bis an den Gürtel und ging zu ewiger Gefangenschaft in den Rosengarten zurück. Ende von Hinzelmeier von Theodor Storm. Gelesen von Hokuspokus.